Also, Prost! Prost! Prost. Ein Glück, dass wir uns mal endlich mal wieder getroffen haben. Prost! Also, lass uns mal laufen. Du, halt mal, das ist doch überhaupt ein Riesenunterschied, ob jemand Stimmung oder ob jemand Humor hat. Also pass auf, Stimmung ist zum Beispiel, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, jetzt pass mal auf, Herz allerliebste, mein Goldstück, mein Scheißele, da hast du 500 Mark, jetzt gehst du ein bisschen spazieren und alles das, was dir gut gefällt, das kaufst du dir. Dann hat er Stimmung, ne? Aber Humor hat er, wenn er das am Sonntag sagt, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Oder? Das ist richtig. Also es ist folgendermaßen, auf einmal kommt der Freund zu seinem anderen Freund, besucht ihn, da sitzt er daheim auf dem Kanapee und liest. Da sagt er, was liest denn du da? Was wird schon lesen? Karl May, sagt er, Mensch, Karl May, die habe ich in einem anderen Schulter gefressen, von Band 1 bis 68, von vorne bis hinten durch. Du, wie hieß denn der Band, den du liest? Sagt er, das ist Kapital. Sagt er, du Brummax, das Kapital, das ist doch vom Karl Marx. Sagt er, drum, ich wundere mich die ganze Zeit, warum da gar keine Indianer drin vorkommen. Sehr gut. Wie ist das mit dir? Ja, also weil er gerade von seinem Freund spricht. Runde, ja. Ein Freund trifft seinen Bekannten, sagt zu ihm, sag mal, du siehst so schlecht aus, dir muss es doch sehr gut gehen. Ja. Sagt er, geht mir auch, aber ich hab Pech gehabt, bei mir ist heute Nacht eingebrochen worden. Was, du Armer. Sagt er, stell dir vor, ich liege nachts um 12 im Bett, plötzlich steht ein maskierter Mann vor mir mit einem Revolver in der Hand und sagt, stehen Sie auf. Ich war splitterfasernackt, das war mir so peinlich. Ich wollte mir wenigstens eine Krawatte umbinden, aber ließ mir keine Zeit, sagt, los, raus! Zieht er mit Kreide einen Kreis auf dem Fußboden, sagt, da stellen Sie sich in den Kreis und rühren Sie sich keinen Schritt aus dem Kreis, sonst knallt's. Haben Sie mich verstanden? Wo ist das Geld? Im Nachtkastel. Wo ist der Schmuck? Auch im Nachtkastel, ist aber bloß vom Woolworth. Und dann geht er mit dem Revolver in Hand und küsst mein heißgeliebtes Weib. Oh, sagt sein Freund, das ist aber traurig. Sagt er, ganz im Gegenteil. Während er mit dem Revolver meine Frau küsst, fange ich an zu lachen. Also, sag mal, bist du von Gott verlassen? Der Schmuck ist weg, das Geld ist weg. Er küsst deine Frau und du lachst? Ja, sagt er, während er mit dem Revolver in der Hand meine Frau geküsst hat, bin ich zweimal mit dem linken Fuß aus dem Kreis getreten. Das hat er gar nicht gemerkt. Du, da trinken wir drauf, gell? Sehr zu Prost. Da haben sie neulich zwei Freundinnen getroffen, sagt die eine zur anderen, du, also Anneliese, gestern war ich gut, auf dem Ball einmal, ich habe einen Mann kennengelernt, sowas von einem duften Typen, ein Mann, sagt die andere, du, das interessiert mich, was war denn der von Beruf, sagt sie, das weiß ich eben nicht, das muss entweder ein Pastor oder ein Schäfer gewesen sein. Pastor, dein Schäfer, wie kommst du denn auf die blöde Idee? Ja, sagst, weißt, wie der mich nämlich nach Hause gebracht hat, hat er unter der Tür zu mir gesagt, Liebling, heute bleibst du noch einmal ungeschoren, aber morgen, da musst du daran glauben. Das ist Zeit. Pass auf, ich weiß auch, ihr kennt das, die jiddischen Witze. Das ist ja gut, ja. Ja, das sind die besten, ne? Sowieso. Sehr gut. Pass auf, ein polnischer Jud, ne, kommt nach New York. Ja. Zentralbahnhof steigt er aus, hoch Manhattan, ne? Und sieht die Wolkenkratzer, so riesen Ottos und weiß, was hat er noch nie gesehen. Und da kommt so ein Schuhscheinboy vorbei, ne? Und er ruft immer, Schein, Schein, Schein, das sagt der Jud, Schein, Schein, sag ich doch die ganze Zeit, Schein. Da sagt er, nein, nix Schein, Polish. Da dreht sich der Jud rum und sagt, du, woher willst du wissen, dass ich komme aus Warschau? Ja, da fällt mir ein Ähnlicher ein. Da kommt Samuel Schleimer als Emigrant nach New York aus Plotowka in Polen. Und da kommt und schaut sich auch die Wolkenkratzer an, schaut hoch, ist ganz beeindruckt von diesen Riesenhäusern, passt nicht auf, läuft mitten auf der Straße. Auf einmal kommt ein Cadillac mit Karambo daher. Und der Chauffeur bremst im letzten Augenblick, steigt aus, schreit ihn an, did you come here to die? Sagt er, no, yesterday. Das erinnert mich an den, der auf dem Marktplatz gestanden ist, der jeden dort Käme verkauft. Kennt ihr den? Nein, nein. Der ist gut. Der ist da gestanden und hat gesagt, Herr, leider nur gucke da, was ich hab für schöne Käme. Nur einer ist besser und jener als der andere. Der ist in der Käme. Nur gucke sie da, der kam, den kann man biegen, er soll. Und man kann ihn biegen, er soll. Und in dem Moment ist der abgebrochen. Da hat er das gesagt, und so sieht er aus von innen. Ich bin doch gekommen zur Synagoge. Ja. Da steht angeschrieben auf dem Schild in großer Schrift: ja. Es ist dieselbe Sünde abzunehmen in der Synagoge mit dem Hut, ja, wie zu schlafen mit einer fremden Frau. Am nächsten Tag bin ich wieder vorbeigegangen, steht drunter, habe beides probiert. Kein Vergleich. Ja, das würde ich ausgezeichnet. Der ist gut. Ich weiß noch einen, pass auf. Erzähl. Eine Hamburger Familie namens Hansen wohnt in München. Mhm. Und die Hansens, die wollen also auf Urlaub fahren, und also fliegen, besser gesagt, nach Mallorca, und haben aber einen Papagei. Mhm. Und was machen wir mit dem Papagei? Den müssen wir ja irgendwo unterbringen. Mhm. Sagt er, ganz einfach, sagt er, gehst runter zu der Hausmeister, Frau Huber, läutest und gibst den Papagei ab, ne? Wir zahlen das mal hinterher schon, ne? Da sagt er, na ja, schön, Sie geben den Papagei ab, ist okay, Sie verleben wunderbare 3 Wochen, ne? Jetzt kommen Sie zurück und holen Ihren Papagei also wieder ab, ne? Sie läutet, da, da. Ja, Frau Huber. Ja, grüße, ja, Frau Hansen, Frau Dukt. Ja, gut, Hans, Hans, gut, hat er gesagt. Braun gebrannt, wie Negersans. Ja, sagen Sie, Frau, ich möchte gerne meinen Papagei wieder abholen, ne? Ja, ja, können Sie haben, freilich, ja, da ist er nicht. Sie geht also hoch, nimmt den Papagei. Und er sagt sie, na Mensch, Hansi, sag doch mal, wie geht er denn so, ne? Hast du mal schön Fressen gekriegt und alles, ne? Dann macht der Papagei. Da sagt er, was ist denn los? Da sagt er, du Jochen, schau doch mal her, mit dem Papagei, das stimmt irgendwas nicht, ne? Der macht immer, wenn ich ihn frage, Hansi und so, macht er immer. Das verstehe ich auch nicht. Jetzt geh ich doch mal runter zu Frau Huber, ne? Und schau doch mal nach, was da mal los ist mit dem, ne? Sie läutet wieder, ne? Ja, guten Tag, Frau Huber. Sagen Sie mal, mit unserem Papagei, das stimmt irgendwas nicht? Wenn ich den Mann frage, da macht er immer. So, hat's gesagt. Ja, mei, das ist nix. Was macht er immer? Immer. Ja, das stimmt irgendwas nicht. Da hat er, ja, der hat über sein Fressen gekriegt, alles in Ordnung. Und tagsüber habe ich ihn mit ins Geschäft genommen. So, gell? So, ins Geschäft genommen? Ja. Sagen Sie, was haben Sie denn für ein Geschäft? Was sagst du? Ja, mei, ich bin Abortfrau am Stachus. Prost. Thomas, kennst du doch mal einen harmlosen Witz anvertragen? Da kommt der kleine Frittl heim, sagt zu deinem Vater, du Papa, der Lehrer regt mich auf. Was sagt der Papa, der Lehrer? Erstens einmal heißt es nicht der Lehrer, sondern der Herr Lehrer. Und zum Zweiten, was gibt denn da für Probleme in der Schule? Ach, sagt der Kleine, Probleme gibt's keine, aber weißt du, der Dings da, der Herr Lehrer, der hat mir heute einen Aufsatz aufgegeben und da soll ich 3 Themen hinein verarbeiten. So, sagt der Papa, das ist ein bisschen viel für euer Alter. 3 Themen in einem Aufsatz. Aber was sind denn das für Themen? Sie, sagt der Kleine, und da fängt's Problem an. Also pass auf, das erste Thema, hat er gesagt, ist das Thema Kameradschaft. Und das zweite ist das Thema Regierung. Und das dritte ist das Thema Zukunft. Ja, was weiß ich da davon? So, sagt der Papa, jetzt pass mal auf, jetzt helfe dir mal ein kleines bisschen, damit einmal der Lehrer sieht, was wir für eine nette Familie sind. Jetzt pass mal auf, also Kameradschaft, also du weißt doch, ich bin nicht nur dein Vater, ich bin auch dein bester Kamerad. Du kannst jetzt mal zu mir kommen, bin dein bester Kamerad. Prima. Und die Mama, das weißt du, das ist die Regierung. Was die sagt, wird gemacht. Und dein kleines Schwesterchen, die ist jetzt 1,5 Jahre alt, die verkörpert die Zukunft. Oh, sagt der kleine Papa, das ist prima, dass du mir geholfen hast. Und am Abend, als er ins Bett geschickt wurde zu seinem kleinen Schwesterchen, sind nochmal aufgewacht im Kinderzimmer, ist an die Tür von der Eltern Schlafzimmer, hat geklopft, hat geschrien, Kamerad, steh auf, weg die Regierung, unsere Zukunft liegt im Dreck. Also Kinder, jetzt waren wir also schon in Hamburg und wir waren schon in Bayern und natürlich auch in Sachsen und sogar in New York. Ich würde sagen, mir fällt da gerade einer ein aus Wien. Ja, das ist gut. Das Ganze spielt sich natürlich vor 50 Jahren ab. Vor 50 Jahren fuhr die Gräfin Esterhazy mit dem Fiaker durch die Kärntnerstraßen. Ich war die Frau vom Grabenbock. Vorne sitzt der Johann mit den weißen Handschuhen am Kutschbock und da geht's dahin. Ja. Es ist nachts um 1:30. Plötzlich sieht sie zwei bildhübsche Mädchen auf der Straße stehen. Nett und adrett angezogen, sagt sie zum Johann, Heutensohn, Heutensohn. Der Johann bremst den Schimmel. Jetzt geht sie auf die beiden zu und sagt, aber Bubern, was macht's denn da noch zum 1:30? Ist das nicht gefährlich? Er könnte belästigt werden. Und da machen die einen ganz artigen Hofknicks und sagen, grüß die Hange, Frau, wir sind Huren. Kenn ich auch noch einen von Graf Poppig. Das ist gut, ja. Graf Poppig kommt in die Theaterkasse, ne? Und sagt, ich hätte gerne ein paar drei Karten. Ne? Und sagt die Verkäuferin, für jedermann? Sagt er, geh ins Herz. Das wird nicht zu kostspülig werden. Genau, da fällt mir ein, da hat die Nivea-Creme ein Preisausschreiben aufgelegt. 10.000 Mark für den besten Werbespruch, eine ganz aktuelle Geschichte, für den besten Werbespruch der Nivea-Creme. Ja. Hat sich natürlich alles beworben, schon der Summe wegen. Ja. Treffen sich also zwei Bekannte, sagt er, sag mal, ich habe gehört, du hast dich bei diesem Preisausschreiben beworben. Ja. Hast du denn einen Preis gemacht? Sagt er, Ivo, aber beinahe hätte ich einen gemacht. Sagt er, was hast du denn geschrieben? So einen sinnvollen Spruch. Ich habe geschrieben, ob Regen oder Sonnenschein, reibt sich Tante Thea voll Wonne ihre Tonne ein mit Nivea. Da sowas Blödes, da kannst du ja gar keinen Preis machen. Siehst du, den hätte ich schon gemacht, aber ein 16-jähriges Mädchen hat mir den ersten Preis vor der Nase weggeschnappt. Na, geht's. Sag, 16, was hat die denn geschrieben? Aha, ja, sagt, der hat geschrieben, die Liebe bringt oft große Qual, es tut nie weh als beim ersten Mal. Also, könnt ihr doch wieder raus. Deswegen, dann müssen wir doch nicht sagen. Ich hab die Stimmung vorbeikommt. Ganz kurzer. Da komme ich mit. Frage im Lokal. Verzeihen Sie, Herr Ober, haben Sie Hasenrücken? Sagt er, nein, ich gehe immer so. Haben Sie Froschschenkel? Ja, aber das haben Sie schon überall. Jetzt müssen wir doch auch noch mal nach Böhmen gehen. Nun, Herr Schorsch, möchte sein, aber wir sind Böhmen. Jetzt ist es drauf, Herr Trinkens drauf. Weil er eben so kurz war, der ist eben so kurz. Ja? Die Frau Wisterchill trifft die Frau Pospischel und sagt, Frau Pospischel, ja, ich Maria, mir ist eine Wanze in die Milch gefallen. Warum sie kann sie noch verwenden? Und hat sie gesagt, nur wenn sie noch lebt. Intelligenter Witz, ich kenne auch noch einen. Also, wenn er verstanden hat, dann macht man schön. Also, eine schicke Hamburgerin, ne? So mit blauen Augen, blonden Haaren. Sehr mit solchen schönen Kugeln, ne? Ja. Die fährt man nach Leipzig, ne? Und zur Messe, nicht? So, so auf Urlaub, nicht? So 3-4 Tage, ne? Und macht doch schön Bekanntschaften, ne? Geht mal schön spazieren und denkt man sich, ich brauche ja wieder mal einen Lippenstift, ne? Na, geht sie mal ins beste Geschäft rein. Guten Tag, schönes Fräulein, sagt er. Na, was kann ich für Sie tun, ne? Sagt sie, ja, ich hätte gerne einen Lippenstift. Hier haben Sie mal die Tafel, da schauen Sie sich mal an, gell, was wir alles haben hier, ne? Da sagt sie, naja, es ist immer auch nicht das Richtige. Hören Sie mal zu, ich brauche einen Lippenstift und zwar keinen rosa, kein orange und auch keinen roten, sondern einen grünen Lippenstift. Da sagt er, was, grün? Ja, hören Sie mal, sagt er, das ist aber eine ausgefallene Farbe. Ich brauche jetzt sofort einen grünen Lippenstift. Na, jetzt sagen Sie mal, Fräulein, wozu brauchen Sie unbedingt einen grünen Lippenstift? Das ist doch ganz einfach, Mensch. Ich bin heute Abend mit einem Eisenbahnassistenten verabredet. Das habe ich gedacht, dass keiner lacht. Das sind intelligente Witze. Oh. Oh. Oh. Oh. Grün! Da wird man eingesperrt. Grün! So, freie Fahrt! Freie Fahrt! Okay. Apropos Grün! Apropos Grün! Freie Fahrt! Ja? Da fällt mir einer ein. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Geht ein Schwuler auf die Kreuzung zu. Ja. Und steht an der Ampel, steht ein Verkehrspolizist. Und fragt er ihn dann, ach, Herr Wachmeister, darf ich wohl bei Himmel über die Straße gehen? Sagt er, nein, du musst warten, bis Waldmeister kommt. Schon wieder gekrückt. Da fällt mir auch einer. Okay. Da kommt ein Mann ins Bordell und sagt, wohin? Ins Bordell, wenn es recht ist. Nur wenn es recht ist. Dann ist ins Bordell und sagt zur Prüfmutter, ich zahle jeden Preis, aber ich will was Ausgefallenes haben. Ja, sagt sie, da kommen Sie ja im richtigen Augenblick. Gehen Sie mal in den ersten Stock, Zimmer Nummer 7. Da finden Sie, was Sie wollen. Kaum ist er in dem Zimmer drin, stürzt die Nutte aus dem Zimmer raus und schreit, nein, um Gottes Willen, nein, ja, das tue ich doch nicht. Ja, da denkt sich die Mama, also, das ist also irgendein besonders perverser oder irgendein besonders anspruchsvoller. Naja, also wir haben ja noch die Frieda im zweiten Stock, schickt ihn also zur Frieda, Zimmer Nummer 15 im zweiten Stock. Kaum ist er drin, stürzt die Frieda raus, sagt sie, um Gottes Willen, das werde ich nie tun. Dann merken sich das für alle Zeiten, das tue ich ganz einfach nicht. Jetzt denkt sie also in voller Verzweiflung, da haben wir also noch die Else im vierten Stock, die ist zwar schon bald 50, aber die kennt alles. Da wird er also bestimmt bedient. Er geht darauf in den vierten Stock. Kaum ist er drin, stürzt die Else raus mit den Haaren im Gesicht die Wendeltreppe runter. Sagt sie, da hänge ich mich lieber auf, bevor ich das tue. Nie im Leben werde ich das tun. Ja. Jetzt die Mama sagt voller Verzweiflung, um Gottes Willen, was will der Mann denn von Ihnen? Ja. Sagt sie, Junge, stell Sie vor, der will mich in Tschechenkronen bezahlen. Er ist natürlich besonders wertvoll. Wenn man den an den Ausflugstaat wegen der Redaktion der Währung. Ja, ihr kennt doch die duften Musikerwitze, ja? Ja, erzähl mal. Also, ein Musiker geht also jeden Tag an ein Zoogeschäft vorbei. Ne? Vor dem Zoogeschäft hängt ein wunderbarer Käfig. Und da ist drinnen ein blauer Papagei und ein gelber Papagei. Da bleibt er stehen, Mensch, der blaue Papagei, der pfeift den letzten Chorus von Stan Kenton. Und da ist er. Sagt der Mensch, du, den musst du haben, das ist eine Idee. Das ist ja, brauche ich überhaupt kein Plagiat zu befürchten, ne? Den kaufe ich, nehme mit nach Hause, setze ins Klavier und schreibe alles auf Noten ab, was er so drunter zwitschert. Na? Okay, sagt dann so der Verkäufer, also passen Sie auf, ich möchte gern diesen Papagei kaufen. Den blauen, hat er gesagt, der Verkäufer, das tut mir leid, das geht nicht. Die sind, das sind Bärchen, ein blauer und ein gelber, den müssen Sie zusammen kaufen. Ja, was kosten denn die? Ja, 200 Mark, sagt er, mit 200 Mark ist es ein bisschen viel, also ein Hunderter hätte ich. Aber ich will den blauen haben, sagt er, nein, ich verkaufe sie nur zusammen, sonst geht's nicht. Na schön, und er sagt, okay. Am nächsten Tag geht er wieder vorbei. Mann, fängt er wieder an zu pfeifen, nicht? Dann macht er ganz, ganz duften Chorus von Georgie Old und allen drum und dran. Geht er noch mal rein. Also gesagt, passen Sie auf. Ich muss unbedingt den blauen Papagei haben. Ich bin Komponist, wissen Sie, und der pfeift so dufte Chorus. Wenn ich die aufschreibe, das ist ein Chef für mich. Er sagt dann also, okay, 100 Mark, nimm den blauen Papagei. Na schön, er nimmt den blauen Papagei, den Käfig zu Hause, dann setzt er ins Klavier, oben den blauen Papagei drauf, Notenpapier her und Bleistift und wartet und will was schreiben. Ja. Nix, eine Stunde wartet er, zwei Nix. Stunden wartet er, drei Stunden wartet er, gibt keinen Ton von sich. Na, er hat gesagt, Scheiße, der hat mich betrogen. Nimmt er den Papagei wieder, geht zum Zoogeschäft hin und sagt, ja, passen Sie auf, sagt er mal. So geht das nicht, Sie haben mich ganz schön beschissen, geben Sie meine 100 Mark wieder, hier haben Sie Ihren Papagei, der pfeift ja keinen Ton. Sagt der Verkäufer, ist doch ganz einfach, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssen beide nehmen. Da, wieso denn beide? Hat er gesagt, ja, der Gelbe. Der schreibt das Engagement dazu. Der ist schon Aber wenn wir gerade bei den Papageien sind, dann muss ich noch einen zusteuern. Erzähl, ja. Folgendermaßen. Der Frau Müller geht morgens einkaufen, hat aber dabei vergessen, dass sie für den gleichen Vormittag den Maler bestellt hat. Jetzt ist der Papagei alleine in der Wohnung. Jetzt kommt der Malermeister, klingelt, Stimme von drin. Was ist denn? Der Maler. Was ist denn? Der Maler. Das war ein Papagei. Was ist denn? Der Maler. Und so geht es eine halbe Stunde, bis der Maler völlig erschöpft, niedersinkt, an die Tür gelehnt. Jetzt kommt endlich Frau Müller zurück und fragt, was ist denn? Stimme von drin. Der Maler. Oh, der ist aber sick. Oh, da fällt mir auch noch ein Jiddischer ein. Samuel Schleimer. Schleimer. Der sind wir wieder bei Schleimer. Ist schon lange neugierig auf die Sache. Sie sagt, na, morgen ist mein Mann nicht da, da wirst du kommen. Und er kommt. Und wie sie also mitten in der Unterhaltung sind, klopft es an der Tür und sagt, um Gottes Willen, Sami, mein Mann ist gekimmt. Und sagt er, dein Mann ist gekimmt, was soll ich machen? Soll ich kriechen unter das Bett? Und sagt, er wird dich finden, er wird dich hinbringen. Na, und sagt er, wird mich hinbringen, Jehova, was soll ich machen? Soll ich gehen in den Schrank? Und sagt, er wird dich finden, er wird dich hinbringen. Na, und sagt er, wird hin, du greifst dich an den Hals, sagt er, also, was soll ich machen? Und sagt sie, Sami, du musst da springen auf dem Fenster. Was sagt er, bist du eine Schicke auf dem 13. Stock? Und sagt sie, jetzt ist keine Zeit zu sein, aber gleich. Ja, okay, mach du. Erzähl doch. Da kommt der Mosche zum Rebe und fragt jenem, Rebe, ich weiß nicht, du musst mich aufklären. Sagt er, nun, der Rebe sagt, red zu, Jinge. Ich möchte wissen, ist es eine Sünde zu schlafen mit einer Frau am Schabbes? Samstag. Ja, der Rebbe beginnt ein bisschen zu klären. Zu klären. Ausgezeichnet. Dann sagt er, es ist keine Sünde zu schlafen mit einer Frau am Schabbes, aber es muss sein die eigene. Denn es steht geschrieben im Talmud, am Schabbes soll sein kein Vergnügen. Reaktion kommt ein bisschen zu spät. Ja, ja, aber sie ist doch gut. Prost. Spielt sich ab in der Schweiz, gerade, nicht? Ja, ja, Schweiz, ja, das ist auch gut. Da braucht noch etwas. Da kann ich auch was anbieten. Pass auf, ich mache den ersten Schweizer Witz. Ja, erzähl, ja. Bisschen Halbzeiten, aber gut. Pass auf, der Friedelin Uri in Spasel ist arbeitslos, nicht? Jeden Mittwoch geht er stempeln, kriegt sein Stempelgeld, nicht? Denkt er, Mann, jetzt habe ich auch viel Fränkel, hat er gesagt. Jetzt weißt du, was ich mache. Jetzt denke ich, jetzt gehe ich in den Puff. Nein. Geht also hin und sagt zum Portier, sagt er, was kostet es denn hier? Da sagt der Portier, na, 20 Fränkli. Sagt er, 20 Fränkli, das ist gut, sagst du. Hast du 20 Fränkli? Sagt er, ja. Geht hoch, ne? Alles in Ordnung. Dann kommt er runter, sagt er, sieht der Portier, sagt er, Sie, Herr Uri, heißen Sie nicht? Sagt er, kommen Sie mal her. Hier ist ein blaues Kuvert für Sie. Blaues Kuvert für mich, sagt er, ja. Mach das Kuvert auf. Da sind 40 Fränkli drin, denkt der Hallo. 20 hat er gezahlt, hat gebumst gemacht. Ne? Das ist ein Geschäft, da komme ich öfter, sagt er, prima. Ne? Dann am nächsten Mittwoch wieder um dieselbe Zeit, geht er das Stempelgeld wiederholen und so weiter. Ne? Macht er dasselbe wieder, ne? Und kriegt er wieder sein blaues Kuvert, 40 Fränkli drin, gutes Geschäft. Ne? Also, ja. Geht er natürlich einsaufen, ne? Bestellt gleich hier, schön Sekt. Ne? Ja. Da trifft er seinen Freund, den Büchli. Sagt er, du Büchle, sagt er. Du bist doch auch arbeitslos. Sagt er, ich habe ein gutes Geschäft für dich. Sagt er, was? Gutes Geschäft? Sagt er, ja. Ganz einfach. Gehst ins Hülskirchli 64, in Kabinett Nummer 8. Kabinett? Kabinett Nummer 8. Sagt er, da zahlst du unten beim Portier 20 Fränkli. Kommst du runter, beim Portier gibt er dann ein blaues Kuvert, da sind 40 Fränkli drin. Das ist ein Geschäft. Ich kann nicht mehr arbeiten. Arbeiten und schön auf diesen Verdächtigen. Naja, sein Freund geht also gleich am nächsten Tag raus dahin. Portier sagt, was kostet denn hier? Da sagt er, naja, 20 Fränkli. Sagt, das ist gut, hier haben Sie 20 Fränkli. Wo ist es genau? Sagt er, in Kabinett Nummer 8. Ne? Sagt er, okay. Da rechnet er sich schon aus, während er sagt, zweimal, das sind 80 Fränkli. Das ist gut, das ist ein Geschäft, 20 hat er gezahlt. Ne? Kommt also runter, stellt sich hin zum Portier. Da sagt der Portier, was ist denn mit Ihnen? Hat er gesagt, was wollen Sie denn? Richtig, zappig ist er, nicht? Was wollen Sie denn? Da sagt er, ich? Na, hören Sie, ich will das blaue Kuvert, ne? 80 Fränkli, 80 Fränkli müssen drin sein, nicht? Hat er gearbeitet, zweimal habe ich gemacht. Da sagt der Portier, sagen Sie mal, lesen Sie denn keine Zeitung? Na, heute ist doch keine Fernsehübertragung. Eine ganz kurze ja. Streue ich ein. Ja. Wir machen zwei Schnecken, machen einen Ausflug auf den großen St. Bernhard. Der will ich gut, ja. Sie sind ungefähr 3 Wochen unterwegs. Ja, das kann ich mir denken. Auf einmal bleibt die eine Schnecke 1,5 Meter zurück. Ja. Da dreht sich die andere um. Sag mal, du Kaib. Wo bleibst du denn? Sagt er. Ja, glaubst du, dass ich deinetwegen in der Kurve ins Schleudern komme? Das war der Berner, ja, ja, das war der Berner. Also nachdem ihr schon ein bisschen anzüglich erzählt habt, das ist ja nicht so toll, das ist auch nicht so schlimm. Da kommt also einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, es tut mir furchtbar leid, aber überall höre ich, dass ich ein etwas zu klein geladenes Glied habe. Geladen, ja. Hört. Dann sagt er, das ist weiter nicht so schlimm, Sie kommen im Übrigen im richtigen Augenblick, wir haben diesen neuen Penis-Expander aus Amerika bekommen und da garantiere ich Ihnen jeden Monat einen Zentimeter. Das ist allerdings sehr teuer. Nein, sagt er, dafür ist mir überhaupt nicht so teuer. Also der beschafft sich den Penis-Expander, nach einem halben Jahr kommt er voll verzweifelt und sagt, Herr Doktor, schade um das viele Geld, nicht einen Millimeter. Oh, sagt er, da scheinen Sie schon ein schwerwiegender Fall zu sein. Das wird also jetzt nur noch operativ gehen. Zu diesem Zwecke würde ich Ihnen aber vorschlagen, nach Moskau zu fahren, denn dort sitzen diese berühmten Chirurgen, die machen das, und das sind Experten. Das ist aber sehr teuer, sagt er, dafür ist mir nichts so teuer. Ich fahre nach Moskau. Nach einem halben Jahr ruft er den Arzt an, eben zurückkommend von Moskau. Sagt er, Herr Doktor, ich bin Ihnen so dankbar. Ja, sagt er, warum denn? Sagt er, stellen Sie vor, das Glied geht mir jetzt bis zum Fußboden. Oh. Sagt er, um Gottes Willen, wie haben die Russen denn das gemacht? Da sagt er, ganz einfach, die haben mir beide Beine amputiert. Den lassen wir mal am Boden. Wo der neulich, der zum Arzt kommt, sagt, Herr Doktor, wissen Sie, meine Frau beschwert sich sehr über mein Verhalten. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Was soll ich denn überhaupt tun? Ja, sagt er, was sollen Sie tun? Gibt aber ganz gutes Mittel. Ich empfehle Ihnen mal Vollkornbrot, richtig schönes Vollkornbrot. Ja, sagt er, meinen Sie, das hilft? Ja, sagt er, das ist ein gutes Mittel, das ist ein Hausmittel von früher. Gut, also der rennt zum Bäcker. Herr Bäckermeister Huber, möchte bitte 9 Pakete Vollkornbrot. Die werden ja alt. Sagt der Mensch, 9 Pakete Vollkornbrot, da wird Ihnen ja die Hälfte hart. Ja. So, sagt er, die Hälfte, dann kriege ich 18. Das ist ja alles, habe ich das Arzt und Apotheker sind ja nicht... Liegen ja sehr eng beieinander. Ja, ist gut, also kommt ein, kommt ein Kunde rauf, sagt, bitteschön, der Herr. Sagt er, ja, passen Sie auf, Herr Apotheker. Nimmt ein Stückchen Zucker raus aus der Tasche, nimmt ein kleines Fläschchen raus, öffnet es, gießt ein paar Tropfen drauf, gibt es dem Apotheker zum Schmecken. Sagt, schmecken Sie was, Herr Apotheker? Sagt, ich kann schon denken, was da kommt. Nein, schmecke nichts. Nimmt noch ein Stückchen raus und gießt ihm eine richtige Ladung drauf. Sagt er, das schmeckt ja wie Urin. Da sagt er, natürlich, ich war beim Arzt, der hat gesagt, Sie sollen meinen Urin auf Zucker untersuchen. Gut, da ist auch ein Mütter in Oberbayern, die fühlt sich auch nicht recht wohl. Die fühlt euch als Mütterchen, die fühlt sich nicht wohl. Und da denkt ihr, ach, unsere Landärzte, die sind doch nicht richtig, jetzt fahr ich mal in die Stadt rein. Und da kommt sie am Bahnhof an, gleich ins nächste Haus, da steht Doktor, und da geht sie rauf und klingelt und gleich macht einen auf, sagt sie, und sie überfällt ihn gleich. Sagt der Doktor, wissen Sie, tut mir alles weh, die ganze linke Seite, alles das Reißen, tut mir alles weh, die linke Seite. Dass der Moment, Mutter, bei mir sind's falsch, da müssen Sie einen Stock höher, ich bin doch bloß Doktor der Rechte. Sowas, Doktor der Rechte, das gibt's nur in der Großstadt, für jede Seite einen eigenen Arzt. Ich kenne auch einen Jüdischen, ich weiß, was auf einen Jüdischen kommt im Puff, ja? Er sagt, wissen Sie, hat er gesagt, ich will ein Weib haben, schön mit groß, mit allem drum und dran, die macht eine jüdische Nummer. Ja, jüdische. Eine jüdische Nummer. Ja. Naja, und die alten Dinger, die da rumsetzen, die alten Hasen, die jüdische Nummer, was kann das bloß sein? Die kenne ich auch nicht. Hat er gesagt, nein, eine schöne jüdische Nummer. Und da meldet sich klein Annelies von hinten, die war erst ein paar Tage da, weißt du so, ne? Ja. Da hat sie gesagt, Frau Direktor, ich gehe mit den Herren, ne? Hat sie gesagt, was, du? Ja, so schön, dann geht man zusammen, ne? Die musste ja also ein bisschen was anschaffen, verstehst du? Ja. Gehen sie halt hoch aufs Zimmer, ne? Sie zieht sich aus und da sagt sie zu ihm, wissen Sie, ich bin erst neu in dieser Branche, ne? Ich muss ein bisschen was Umsatz machen und so. Lernen, ein bisschen was lernen und so, damit ich den anderen nicht so nachstehe, ne? Also, weil Sie es sind, bei Ihnen mache ich es um die Hälfte. Und dann sagt er, naja, sag ich doch, das ist doch der jüdische Nummer. Dann kommt ein Mann zum Arzt, sagt, Herr Doktor, ich kann nicht mehr. Ja, sagt er, wissen Sie, da kommen ja viele Leute mit dem gleichen Leiden. Wie alt sind Sie denn? Sagt er, 4. Und um Gottes Willen, sagt er, in dieser Jugend schon, na ja, also, Sie kommen aber im richtigen Augenblick. Wir haben hier diese neuen Okasa-Präparate und die gibt es ja also nun tatsächlich auch in der Steigerung. Es gibt Gelb, Silber und Gold. Ja, ja. Und es gibt auch Schwarz für besondere Traurigfälle. Ja, ja, ja. Also, ich verordne Ihnen jetzt Okasa einfach, kommen Sie morgen wieder. Der kommt am nächsten Tag, sagt Herr Doktor, der Okasa einfach, furchtbar einfach, aber keinerlei Wirkung. Cool. Er sagte, Sie scheinen ja schon ein schwerwiegender Fall zu sein. Ja. Ich überspringe jetzt die nächste Stufe. Das wäre Okasa brutal und verordne Ihnen gleich Okasa Atom. Kommen Sie wieder. Der kommt am nächsten Tag, sagt der Doktor, es tut mir leid, Okasa Atom wirkungslos. Mensch, sagt er, jetzt habe ich noch die letzte Stufe, das ist Okasa Zement. Und wenn Ihnen das auch nicht hilft, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Der kommt am nächsten Tag, sagt er, Herr Doktor, es tut mir furchtbar leid, Okasa Zement wirkungslos. Okay. Ja, sagt er, jetzt kann ich Ihnen nur noch einen privaten Rat geben. Ja. Er sagt, geben Sie, Herr Doktor. Sagt er, was soll ich denn tun? Er sagt, kaufen Sie sich Tischlerleim. Sagt er, Moment mal, was soll ich denn mit Tischlerleim? Sagt er, das ist ganz einfach. Dann ziehen Sie das Glied unten lang und bestreichen mit Tischlerleim und lassen eintrocknen. Und dann ziehen Sie wieder das Glied oben lang, bestreichen mit Tischlerleim, lassen aber nicht eintrocknen, sondern streuen Sand drauf. Sagt er, Moment mal, Herr Doktor. Sagt er, kann ich dann? Nee, sagt er, das können Sie leider nicht, aber Streichhölzer anreißen können Sie das. Sagt er, entschuldige Sie, Herr Doktor, ich wollte bloß fragen, kann man mit Durchfall auch baden? Ja, sagt er, das kommt drauf an, ob Sie die Wanne voll kriegen. Gut, das ist ein scharfer Bitte. Was auf, ganz duftet. Es ist mir kein Witz, es ist ein Rätsel. Brigitte Bardot geht raus, baden, nicht, schwimmt raus ins Meer. Und von hinten sieht sie ein Hai kommen. Richtig schön. Und der verfolgt sie und denkt sie, Mensch, der schnappt mich doch, was mache ich bloß? Ist nämlich meinen Büstenhalter ab, nicht? Den Büstenhalter ablässt und fallen, der Hai schluckt den Büstenhalter. Zack, weg. Und immer noch hinterher. Jetzt ziehe ich noch mein Höschen aus, ne? Zieht's Höschen aus, lässt es fallen und der Hai schluckt das auch. Und der Hai immer hinterher, denkt sie, Mensch, der frisst mich ja mit Haut und Haaren, da kann ich nicht klammern. Jetzt versuche ich es mal mit rechts wegschwimmen. Und sie schwimmt rechts weg und der Hai kürzen geradeaus an ihr vorbei und sie ist gerettet. Warum? Du, das war nicht wüsst. Das war nicht wüsst. Warum jetzt ey, komm, spannen Sie auf die Folter, sag warum. Der Hai hat einen steifen Schwanz, ganz einfach. Oh Gott. Gut geschlagen worden. Da freut mich ja der besser. Der kann doch nicht rechts abbiegen. Der Stock heiser ist, gell? Und der geht zum Arzt, dass er endlich ein Mittel für seinen heisern Hals kriegt. Und dann macht er so einen Zahn auf wie die BB. Und dann sagt er zu der, entschuldigen Sie bitte, ist der Doktor da? Hat die gesagt, nein, kommen Sie rein. Der noch besser. Dann treffen sich zwei Freunde, da sagt er, du, ich hab gehört, du hast einen neuen Job. Ja, sagt er, du, ich kenn dich doch, du bist doch eine alte Verkaufskanone, sagt er. Aber ich kann nichts verkaufen, deshalb sehe ich so schlecht aus. Seit 2 Monaten kann ich nichts verkaufen, dabei habe ich so einen großartigen Artikel. Sagt er, was hast du denn für einen Artikel? Sagt er, ich verkaufe die Hühneraugenspirale. Das ist ein neues Sagt er, Hühneraugenspirale, das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Ja, sagt er, das ist ganz einfach. Also, wer keine Hühneraugen hat, man legt die Spirale in den Schuh und dann ist der Schmerz wie beim richtigen Hühneraugen. Da kann ich nichts verkaufen. Das ist ja derselbe wie der, den sie verhaftet haben, weil er Stachelbeeren rasiert hat und uns als Johannisbeeren verkauft. Dasselbe. Erzählen Sie. Da sind treffen sich wieder 2 Schwule und ach, als beliebte Junge Und da fragt der eine, ach, was möchtest du denn gerne sein, sagt er. Ach, wenn du mich so fragst, ich möchte gerne Millionär sein. Sagt er, ja, wieso denn das? Sagt er, ach, dann könnte ich mir jeden Tag einen frischen Jungen kaufen. Sagt er, wundervoll, süß, entzückend. Und was möchtest du denn gern sein? Sagt er, ach, ich möchte am liebsten Krankenwagen sein. Krankenwagen? Ja, wieso denn das? Ach, sagt er, ach, da kriege ich täglich ein paar Mal einen von hinten reingeschoben und dann geht's mit Tatütata durch die ganze Stadt. Ich hab noch ein Rätsel. Wie viel Prozent aller Ehemänner drehen sich sofort nach dem Geschlechtsverkehr auf die andere Seite und schlafen ein? Wie viel Prozent? Ja, wie viel Prozent? 80, 90. Was sagst du? 95? 95, mindestens. 95. Ja. Ihr seid ja keine Kenner. 5%! Weil die anderen 95 müssen sich erst anziehen und nach Hause gehen. Sehr gut. Und treffen sich ein paar Bekannte. Ja. Sag mal, eure Firma, die besteht ja nur noch mehr aus Gastarbeitern. Sagt er, nur so viel Gastarbeiter habt. Ja, ihr habt schon mehr Gastarbeiter als Deutsche, aber dass ihr auch schon Neger beschäftigt, das ist ja das Allerletzte. Und dann sagt der Neger, wir haben nur einen einzigen. Was sagt er, einen einzigen Neger, wo ist der denn her? Ja, sagt er, ich glaube aus Uganda. Uganda, wo ist denn das? Ja, sagt er, das kann gar nicht so weit sein, denn er kommt jeden Tag mit dem Fahrrad. Also versucht ein Kannibale den anderen. Mhm. Und sie kommen ins Gespräch, sagt er, du, ich habe einen Wahnsinns-Kohldampf, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich halte es nicht mehr aus, sagt er. Du, sagt er, es tut mir leid, wir haben eine ganz miese Zeit im Augenblick, es passiert nichts, es ist nichts los, es kommt kein Missionar vorbei, den wir schießen können. Sagt er, du, was hast du denn da in deinem Kühlschrank stehen? Reißt den auf und sagt, ja, da hast du einen drin, sagt er. Ja, sagt er, das ist ein Zuckerkranker, den brauche ich für die Bohle. Dafür sind schon Leute eingesperrt. Ja, ich glaube, du weißt nur was. Nein, dann pass auf, also es ist ja bezeichnend, dass wir heute noch keinen Bobby-Witz erzählt haben. Die fehlen ja effektiv. Also da weiß ich einen herrlichen Bobby-Witz. Ja. Der Bobby und der Rudi sind auf einer großen Soiree und es geht also sehr vornehm zu. Ein livrierter Lakai bedient die Leute mit einer Silberplatte, kommt auch beim Bobby vorbei und hat also da gesottene Zunge am silbernen Tableau. Mhm. Da sagt er zu ihm, nehmen Sie das gleich wieder mit, ich mag überhaupt nichts, was ein anderer schon im Maul gehabt hat. Verstehen Sie mich? Sagt er, sehr wohl, was darf ich an Kraft anbringen? Sagt er, bringen Sie mir Eier. Du, da kommt einer zum Zahnarzt. Zum Zahnarzt. Und der Doktor freut sich, dass er wieder einen Patienten hat. Und der kommt rein. Der Doktor sagt gleich, nehmen Sie Platz. Also, jetzt machen Sie mal einen schönen Mund auf. Und er sagt immer, Moment, ich muss Sie doch untersuchen. Machen Sie mal den Mund auf. Und er sagt, aber der macht den Mund nicht auf. Sagt der Doktor, Herrschaft, Zeit nochmal. Sie sollen jetzt den Mund aufmachen, sonst kann ich Sie doch nicht untersuchen. Und dann denkt der Doktor, der kann vielleicht nicht reden, gibt ihm einen Zettel, dann schreibt der drauf, ich bin von drüben, ich mache den Mund nicht mehr auf, sehen Sie zu, wie Sie von hinten an die Wurzel rankommen. Oh Gott, trifft die Frau Navratilli, Frau Pospischil, also wieder die alten böhmischen Hitze. Und zeigt ihr also die voller Stolz ihre neue Wohnung. Und da kommen sie also in das Wohnzimmer und da sieht sie eine ganze Reihe herrlicher silbernen Pokale. Sagt sie noch, haben Sie schöne Pokale hier? Und alles auf Silber. Sagt sie, wo haben Sie diese Pokale her? Sagt, die hat alle mein Sohn gewonnen. Sagt sie, so Ihr Sohn? Was macht Ihr Sohn? Oh, sagt sie, mein Sohn ist ein bekannter Herrenreiter. Sagt sie, was ist komisch? Mein Sohn ist auch schwul, der hat aber keine Pokale. Also da fällt mir ein sehr anständiger, wir können ja auch mal einen anständigen erkaufen. Da liegen zwei Babys nebeneinander im Kinderwagen und unterhalten sich in der Babysprache natürlich. Sagt das eine Baby zum anderen, du, ich weiß jetzt, was ich bin. Ich bin ein Junge. Was, ein Junge? Ein Junge. Schau doch mal nach, was du bist. Tja, sagt das Baby, das weiß ich nicht. Er sagt, schau doch mal nach. Baby hebt die Decke, schaut. Sagt sie, kann nicht sehen. Sagt der Bub, lass mich mal gucken. Der Bub hebt die Decke, schaut ihr drauf. Sagt er, du bist ein Mädchen. Sagt sie, ein Mädchen? Woran hast du das jetzt erkannt? Das ist ganz einfach. Ich habe blaue und du hast rosa Söckchen. Ah, das ist aber auch Und wenn dann die Kinder größer sind, dann geht es ungefähr so wie dem Boom, der da neulich ins Nachtlokal ging. Wenn die zwei Musiker haben gespielt, weißt du, sitzt der du kleine Bub, immer zwei, ja. Sitzt der Bub da, sagt der eine Musiker zu dem Boom, ja sag mal, jetzt ist es 23:30, ja musst denn du nicht ins Bett? Hat der Kleine gesagt, ich bin so, bin noch nie verheiratet. Pass auf, da kommt einer ins Lokal. Geben Sie mir bitte zwei Bier und zwei Schnaps. Naja, der Wirt stellt ihm hin, zwei Bier, zwei Schnaps. Nach einer Weile sagt er, bitte noch zwei Bier und noch zwei Schnaps. Na gut, als er sich das dritte Mal zwei Bier und zwei Schnaps bestellt, sagt er, sagen Sie mal, das ist ein bisschen eigenartig, warum bestellen Sie denn immer zwei Bier und zwei Schnaps? Ja, sagt er, wissen Sie, das hat so seine Bewandtnis. Ich war im Krieg mit einem Kameraden und dann haben wir uns geschworen, wenn wir da heil herauskommen, dann werden wir immer aneinander denken, egal was immer passiert. Und so trinke ich immer einen mit für meinen Kameraden. Auch, sagt er, das verstehe ich, das ist aber ein netter Zug von Ihnen. Nach 14 Tagen kommt er, sagt er, bitte ein Bier. Ein Schnaps. Oh, sagt der Wirt, sagen Sie mal, ist mit Ihrem Kameraden was passiert? Ist er krank geworden oder ist er sogar gestorben? Nein, nein, sagt er, nichts dergleichen, aber der Arzt hat mir das Trinken verboten. geht in Berlin, warte, Polizist macht seine Streife, wa? Ja, ist und sein kleiner Rotznase immer neben dem Polizisten hier, kickt ihn immer so von unten an. Oder dem Polizisten wird das dann langsam so dumm und sagt, na Junge, willst du später auch mal zur Polizei? Sagt er, nee, ich nicht, Herr Wachmeister. Aber mein Bruder, die faule Sau. Der Prinz ist auch noch gut. Der flippt aus, der Junge. Du hast schon so viel getrunken, ja. In Syrien. Was? In Syrien auf der Bahnhofstraße. Ja. Ja. Da geht ein Schweizer Ehepaar spazieren. Ja. Und auf einmal sagt der Mann zu der Frau, los einmal, ja. Da drüben, da gehen die berühmten Schweizer Schokoladenfabrikanten. Ja. Der Dobler und der Geiler. Geiler? Da fragt sie, der Dobler. Ja, wer ist denn Geiler? Sagt sie, ja, der Dobler. Heute bei den Soldaten, kennst du den, wo die Mutter der Kompanie vor der Front steht und seinen Zoll verteilt? Und es geht dann ungefähr folgendermaßen. Meier, hier. Müller, hier. Mit, hier. Huber, hier. Übertrag. Übertrag! Ja, Himmel, Donnerwetter, wo ist denn der Übertrag? Der kriegt das meiste Geld und meldet sich nicht. Hervorragend. Komm ich da so auf meinem Zossen gut am Runterjahr? Stelle fest, in einer Entfernung, Frau fällt von Trottoir. Ich, Sporen, gestreckter Galopp, stoppe vor die Dame, runter vom Zossen, stelle fest, Dame, Fuß gebrochen. Kavalier alter Schule, Gnadenschuss.